mit wütenden Horn gelegt, er über mich und alles. Und mit Lust, mit Gräß, der Wiederhorn, und auf der Horn der Tertolle, das durch die Nacht hier von allen Seiten gegen mich drum. Eine dumpfe, fürchterliche Stille folgte diesen zernichtenden Stunden. Eine eigentliche Totenstille. Ich suchte keine Rettung mehr. Ich achtete nichts. Ich war wie ein Tier unter der Hand des Schlechters. Thank you. Thank you.